Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe im Juli von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Zwei Themen haben wir heute in der Sendung. Zum einen den dringenden Aufruf von allen Leuten in Berlin, die noch nicht die Empathie verloren haben und dem rechten Wahn verfallen oder der Egalhaltung von Urlaub und Sonne. Die heißt Stop Killing Refugees. Ein entsprechender Protest zu den vielen, vielen Toten im Mittelmeer der letzten Wochen fand in Neukölln statt. Davon werdet ihr gleich Eindrücke hören. Und als zweites dann ein Mitschnitt bzw. den ersten Teil, die erste Hälfte eines Mitschnittes aus dem Mehringhof. Dort hat der Teilhabe e.V. eine weitere interessante Veranstaltung unter dem Aspekt Klima, Krieg und Krise organisiert. Verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten aus Teilbereichskämpfen der Klimabewegung als auch sozialen Kämpfen haben sich dort ausgetauscht und zum Teil sehr interessante Dinge nebeneinander gestellt, die, wie ich finde, absolut hörens- und bedenkenswert sind und uns hoffentlich helfen werden, den Klimawandel zu stoppen und endlich eine befreite Gesellschaft mitten in Europa irgendwann in greifbarer Zukunft zu errichten. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und interessante Beiträge. Los geht's! Stop killing refugees. Aufmerksame Beobachterinnen merken es eigentlich beinahe täglich. Ertrinken Menschen im Mittelmeer, ob es vor Italien ist, vor Spanien oder aber vor Griechenland, was vor einigen Wochen dann doch mal Wellen der Empörung auslöste, als sehr viele Menschen auf einmal ertranken. Leider ist die Empathie in der europäischen Bevölkerung relativ gering geworden. Faschistische Regierungen kommen sogar an die Macht mit der Hetze um Konkurrenz gegen Geflüchtete. Und es wird im Allgemeinen übersehen, dass gerade die Bundesdeutsche Republik eine enorme Rolle bei der Flüchtlings- oder Migrationsabwehr, wie sie es nennen, spielen, denn das sind die großen Geldgeber, die die Anrainerstaaten des Mittelmeers dazu anstacheln, Menschenrechte egal sein zu lassen, nicht genau hinzugucken und Morde durch unterlassene Hilfeleistung oder Schlimmeres, wie wir gleich hören werden, zuzulassen. Dazu kommen die ganzen Deals, die im Maghreb mit Regierungen getroffen werden, um dort eben mit äußerster Härte und Brutalität gegen Geflüchtete aus Afrika vorzugehen. Und als wäre das nicht alles schon schlimm genug, kommen dann eben auch noch repressive Regierungen hier in Europa überall an die Macht, die aus dieser Hetze heraus Kapital schlagen und mit der Angst der Menschen agieren. So auch die steigenden Umfragewerte der AfD in diesem Kontext sicherlich einzuordnen. Aber es ist nicht allen Menschen egal. Trotz Sommer, Sonne, Sonnenschein und allgemeiner Urlaubsstimmung demonstrieren noch immer wieder Menschen dagegen. So bereits Ende Juni in Neukölln am Herfurtplatz starteten 300 Menschen eine Demonstration, die nach Kreuzberg zum Görlitzer Park ging. Und wir wollen euch im Folgenden ein paar akustische Eindrücke davon vermitteln. Herkese merhaba. 14 Haziran 2023 günü erken saatlerde Yunanistan'ın sahil kenti Pilos yakınlarında içinde 700'den fazla insanın olduğu bir gemi battı. In den Morgenstunden des 14. Juni 2023 ist ein Schiff in der Nähe der griechischen Küstenstadt Pylos gesunken. Τις πρώτες ώρες της 14ης Ιουνίου 2023 ένα σκάφος βυθίζεται στα ανοιχτά της Πύλου. Στο σκάφος ήταν Plus de 700 personnes se trouvaient à bord. Selon les témoignages des survivants, ce sont les gardes-côtes grecs et Frontex qui ont provoqué le renversement du bateau. Plus de 600 personnes ont perdu la vie. Des femmes et des enfants sont restés coincés dans le vent. In den Morgenstunden des 14. Juni 2023 ist ein Schiff in der Nähe der griechischen Küstenstadt Pylos gesunken. An Bord waren über 700 Menschen. Nach Berichten von Überlebenden war es die griechische Küstenwache und Frontex, die das Boot zum Kentern brachten. Mehr als 600 Menschen sind ums Leben gekommen. Frauen und Kinder waren im Bauch des Schiffes eingesperrt. Diese Aufmerksamkeit deutscher Medien über das tägliche Morden an der Festung Europa gab es zuletzt 2013 aufgrund des Schiffbruchs vor Lampedusa. Seitdem sind über 27.000 Menschen auf ihrer Flucht im Mittelmeer ertrunken. Diese Schiffsbrüche sind kein Unglück. Sie sind geplant, sie sind gewollt, sie werden mit Milliarden von der EU finanziert. Milliarden gehen an die Grenzschutzagentur Frontex. Milliarden gehen in Deals mit Staaten zur Finanzierung von Lagern, Abschiebungen und Folter oder in Überwachungstechnologien und Zäune. Erst Anfang Juni einigten sich die europäischen Staaten auf eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems und damit auf eine brutale Verschärfung. Das Zusammenpferchen in überfüllten Lagern, das Verzögern und Verweigern von Asylverfahren und das Töten an den Grenzen ist Ausdruck eines postkolonialen Systems, das auf Rassismus, Kriegen und Ausbeutung basiert. Wir sind traurig, wütend und voller Hass auf ein System, für das tausende Menschen auf der Flucht nach Europa systematisch eingesperrt oder ermordet werden. Wir sind mit unseren Gedanken bei all denen, die den Schmerz um ihre Liebsten ertragen müssen. Es gibt Verantwortliche für das tägliche Morden. Es klebt Blut an den Händen deutscher Politikerinnen, der Medien und der rechten Bewegungen in ganz Europa. Die Festung Europa niederreißen. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Nun kommen wir, wie bereits eingangs erwähnt, zu einem Veranstaltungsmitschnitt von dem Teilhabe e.V., aufgenommen Ende Mai im Berliner Mehringhof. Klima, Krieg und Krise, das Thema. Ihr hört jetzt den ersten Teil der Podiumsdiskussion. Hallo, ich begrüße euch bzw. Sie recht herzlich zur heutigen Veranstaltung, die heißt Ökologische und soziale Frage zusammendenken und wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Ich bin Anne Seeg und werde gemeinsam mit Peter Nowak neben mir moderieren. Veranstalter ist Teilhabe e.V. Wir sind während 2004 während der Hartz-IV-Proteste entstanden und organisieren seit vielen Jahren Veranstaltungen im Mehringhof, hauptsächlich zur sozialen Frage. Der Ablauf der Veranstaltung ist, wir werden 3 Runden im Podium haben. Dann geht es in die Diskussion mit dem Publikum. Nun begrüße ich das Podium. Dort rechts ist Lothar Galo-Bergemann von der Gruppe Krisis. Er ist seit 50 Jahren Gewerkschafter und folgt der arbeitskritischen Tradition der Gruppe Krisis, Manifest gegen die Arbeit, Dead Man Working. Er verweist darauf, dass die Menschen langfristig der Falle Arbeitsplatz entkommen müssen und das Lohnsystem zu überwinden ist. Gegenwärtig gehören für ihn der Kampf gegen Klimawandel und der Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung zusammen. Daneben sitzt Johanna Schellhagen. Sie arbeitet für Lebernet TV und ist Filmemacherin, unter anderem Der laute Frühling, gemeinsam aus der Klimakrise, wo wir auch gleich Ausschnitte zeigen werden. Hier neben mir ist Maximilian Wedekind. Er ist Jurist und Literaturwissenschaftler und insbesondere im Bereich der Gewerkschaftsvernetzung der letzten Generation engagiert. Die letzte Generation setzt auf Formen des zivilen Widerstands, um auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam zu machen, der die Politik aus Sicht der letzten Generation nur mangelhaft begegnet. Der Protest ist wesentlich auch gegen das aktuelle Wirtschaftsmodell gerichtet, das in seiner Wachstumslogik inhärent krisenbehaftet ist und der Ausbeutung von Mensch und Natur zugunsten der Profite weniger beruht. Das waren diejenigen, die auf dem Flyer standen. Daneben haben wir dann weitere Klimaaktivisten gewinnen können. Da ist einmal Konrad, er ist Soziologe und Historiker und von Sand im Getriebe, die sich für einen schnellen Ausstieg aus der Autoproduktion einsetzen. Vielleicht willst du zu der Gruppe auch noch was sagen? Wir haben die Automesse blockiert mit zivilem Ungehorsam und zwar in Frankfurt und in München. Dieses Jahr wieder, wenn ihr Lust habt, im September. Und außerdem haben die A100-Baustelle blockiert und einen Kreideradweg gesprüht, wegen dem ich im Gefängnis saß eine Nacht. Genau, außerdem haben wir ein 9-Euro-Ticket, Autobahnbaustopp, Autoindustrie zurückbauen. Verzeihung, kostenloses Ticket, nicht 9 Euro, 0-Euro-Ticket wollen wir. Genau, und ich bin Feli, ich bin von dem Bündnis Wir fahren zusammen. Genau, das ist ein Bündnis zwischen Klimabewegungen, konkret von Fridays for Future und den Beschäftigten in den ÖPNV-Betrieben und der Gewerkschaft Verdi. Wir kämpfen gemeinsam für eine sozial gerechte und ökologisch gerechte Verkehrswende. Konkret schließt das für uns auch die besseren Arbeitsbedingungen der Beschäftigten ein, weil wir das als Prämisse dafür ansehen, dass eine Verkehrswende in Deutschland funktionieren kann. Vielleicht hat der ein oder andere mitbekommen von unserem ersten oder letzten globalen Klimastreik im März. Da sind wir als Bündnis das erste Mal gemeinsam auf die Straße gegangen. Das war aber erst der Anfang. In diesem Jahr im Herbst beginnt die Tarifauseinandersetzung deutschlandweit von allen Beschäftigten in den Nahverkehrsbetrieben. Und in diesem Zuge werden wir dieses Bündnis weiter aufbauen, diese Zusammenarbeit weiter aufbauen und die Verkehrswende sowohl im Betrieb als auch auf der Straße hoffentlich gemeinsam erkämpfen. Ja, ich denke, wir haben ein interessantes Podium. Ich muss nur noch eins sagen, und zwar hatten wir auf unserem ersten Flyer noch Klaus Dörre zu stehen. Der hat leider abgesagt und ich übergebe jetzt an Peter. Ja, wir hatten ja jetzt schon mitgekriegt, dass es also tatsächlich gelungen ist, zu dem Thema wirklich sehr unterschiedliche Aktive aus der Klimabewegung auch mit eben Theoretikerinnen zusammenzubringen. Uns ging es halt vor allen Dingen auch darum, dass ja, sagen wir, in der medialen Diskussion die Klimabewegung immer, das halt dann so aufmerksam mit diesem Stichwort Klimakleber oder Klimakleberinnen, und wo dann eben immer nur so gesagt wird, ja, die würden halt Leute behindern, die zum Arbeitsplatz oder sonst wohin fahren. Was aber viel weniger eben, ich denke, das wird ja heute auch noch eine Rolle spielen kommen, dass es schon länger eben eine Kooperation gibt zwischen Lohnabhängigen und Klimaaktivistinnen. Und genau diese Rolle des Streiks dann, wo eben tatsächlich zusammengestreikt wurde, jetzt im März, ich denke, das wird auch noch eine größere Rolle spielen. Und ich denke, es ist halt ganz wichtig, genau diese Zusammenarbeit oder diese Kooperation und natürlich auch die Probleme darin und die Schwierigkeiten, man darf das jetzt auch nicht überhöhen. Ich denke, auch von beiden Seiten gibt es da Probleme, dass man darüber auch redet, weil es natürlich sonst von rechts her, das sieht man ja auch, das Ressentiment gibt, wo eben genau versucht wird, eben Klimaaktivismus und Arbeiterinnenbewegung oder Gewerkschaftsbewegung so gegeneinander zu stellen. Und das ist ja unter anderem eines der Themen von rechten Bewegungen und Parteien. Und da eben, denke ich, ist es halt gerade für eine, eben für Gruppen, für soziale Initiativen wie uns, die eben auch außerhalb von Parteien und so arbeiten, ganz wichtig, dass wir einerseits auch eben so eine Diskussion suchen wie heute hier, was natürlich dann auch heißen kann, auch eine gemeinsam dann irgendwann mal auf die Straße zu gehen. Teilweise ist das ja schon geschehen, weil selber am Wochenende habe ich mir das mal angeguckt, dieses Verkehrswende-Camp in Wolfsburg. Da habe ich es halt auch so ein bisschen mitgekriegt, dass es eigentlich so eine Stadt, wo so der Gegensatz besonders ist, eine NS-belastete Autostadt, wo sozusagen VW, also alles von VW ist, alles von VW finanziert. VW sieht man überall, in jedem Namen und sonst wie. Und trotzdem gibt es da also jetzt Versuche und auch so kleinere Versuche, genauso was wie eine Verkehrswende auch hinzukriegen. Ich denke, da kann man dann ja überleiten vielleicht zu dem kurzen Filmausschnitt, mit dem wir beginnen sollten. Ich meine, das vor 2 Jahren, als eben Johanna den Film gemacht hat und dann eben auch eine Szene drin ist, wo dann ausgerechnet in Wolfsburg Klimaaktivistinnen und Arbeiterinnen irgendwie zusammenkämpfen. Da hätte man eher gedacht, ja, das ist ja irgendwie vielleicht eine schöne Utopie, aber ist ja völlig unrealistisch. Und was ist da in 2 Jahren? Natürlich ist das jetzt nicht so, wie es da zu sehen ist, aber dass es da tatsächlich mittlerweile und nicht nur an dem Wochenende eine Kooperation gab, das zeigt eben, dass es tatsächlich nicht so unrealistisch ist. Und ich denke, dass wir da jetzt aus diesem kurzen Filmausschnitt stehen, so ein bisschen als Einstieg, der natürlich auch ein bisschen zeigt, was vielleicht möglich wäre oder auch die Frage, warum es bisher nicht möglich ist und wo die Grenzen sind. Das ist auch immer wichtig. Wir wollen uns ja nicht selbst beweihräuchern oder mythologisieren. Der Chef auf unserer Seite war und uns helfen wollte. Ich glaube, die Zeit war reif. Viele Belegschaften besetzen ihre Fabriken. Und zum ersten Mal gibt es einen echten Anlass, darüber zu diskutieren, welche Produkte noch produziert werden sollen und welche nicht. Viele, die vorher noch nie auf einer Klimademo gewesen waren, beginnen zu sehen, dass sich hier eine echte Chance auftut. Und natürlich ändert sich das Leben für alle Beteiligten radikal. Genau. Ja, da würden wir jetzt gleich einsteigen mit dir, Johanna. Das ist ja jetzt auch 2 Jahre her. Wie kam gerade diese Szene? Es war es einige, die den gesehen haben, die meinten ja, diese Szene, das ist ja wirklich eine Utopie, das ist ja völlig unrealistisch, ausgerechnet in Wolfsburg. Und warst du sowas wie eine Pionierin? Denn tatsächlich kurz danach tauchten auf einmal Klimaaktivistinnen in Wolfsburg auf. Und die haben ja auch schon ein Autowerk, eine Erweiterung verhindert. Das Camp ist ja jetzt ein weiterer Schritt. War das so eine Art Pionierarbeit oder wie bist du auf diese Idee gekommen, auf diese Szene? Das sind ja Zeichnungen und für diese Zeichnungen gibt es Vorlagen und das sind Fotos von dem wilden Streik bei Opel in Bochum 2004, wo die Belegschaft 6 Tage lang das Werk besetzt hat, um gegen Stellenstreichungen zu protestieren. Also das ist tatsächlich passiert. Das sind jetzt keine völlig ausgedachten Bilder. Und ich habe die Bilder einfach transportiert in eine mögliche Zukunft, wo wir einen Aufstand erleben, der auf die gesamte Gesellschaft übergreift und wo die Leute die wesentliche Produktion und die wichtigen Produktionsmittel übernehmen. Wenn wir wirklich die Klimakatastrophe überleben wollen und eindämmen wollen, dann brauchen wir eine andere Produktionsweise und das spricht sich einfach rum und deswegen tauchen da Aktivistinnen auch in Wolfsburg auf und das ist einfach eine Wahrheit, die glaube ich nicht meinen Film braucht, um sich zu verbreiten. Ja, dann eine Frage an Lothar. Die Krisisgruppe hatte ja anfangs die Klimakrise nicht im Mittelpunkt. Was ist von Ihrer Theorie für die Klimabewegung trotzdem interessant? Welchen Stellenwert hat eine Theorie aktuell in der Kooperation zwischen Klima- und Arbeiterinnenbewegung? Ja, also vielen Dank. Ich habe ja nun die Aufgabe, in 5 Minuten eine Theorie vorzustellen, an der viele Leute seit Jahrzehnten arbeiten. Und die es in sich hat und dann noch zu erklären, was diese Theorie vielleicht für eine Bedeutung haben könnte für die aktuellen Kämpfe. Und da ich mich kenne und weiß, wenn ich frei rede, dann wird es länger, habe ich das tatsächlich aufgeschrieben, um im Zeitplan zu bleiben und werde es jetzt auch vortragen. Die Klimakrise stand tatsächlich nicht im Mittelpunkt für Krisis, als diese Theorie in den 80er Jahren entstand. Doch seit langem befasst sich Krisis auch ganz explizit damit. Ich habe zum Beispiel hier das Buch Shutdown, Klima, Corona und der notwendige Ausstieg aus dem Kapitalismus mitgebracht. So als Beleg dafür, ich habe außerdem auch noch den Klassiker Manifest gegen die Arbeit dabei. Ich werde dazu noch was sagen. Auch ich selbst halte seit über 10 Jahren Land auf Land ab Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und Kapitalismus. Implizit war die Klimakrise allerdings von Anfang an bei Krisis mitgedacht. Denn Krisis geht davon aus, dass die Logik des Kapitals ganz zwangsläufig in die globale Katastrophe führt, wenn es nicht gelingt, aus ihr auszusteigen. Krisis unterscheidet sich von anderen Kritikern durch eine ganz spezifische Krisentheorie, daher auch der Name Krisis. Kapitalistische Krise ist heute weit mehr als die bekannten, ewigen, sich wiederholenden Überproduktions- und Unterkonsumptionskrisen mit ihren schweren sozialen Folgen. Der Kapitalismus befindet sich heute in einer fundamentalen Systemkrise. Das ist was anderes als früher. Er untergräbt nämlich zunehmend seine eigene Grundlage und das ist die Arbeit. Auslöser für diese Systemkrise ist der historisch präzedenzlose Produktivkraftschub durch die Mikroelektronik, der in den 70er Jahren begann und noch nicht aufhört. Das Wissen wird zur maßgeblichen Produktivkraft. Die Ausbeutung der wahren Arbeitskraft allein reicht für die Kapitalakkumulation nicht mehr aus. Sie benötigt dafür zunehmend die Finanzmärkte. Das ist der Hintergrund für die Aufblähung der gigantischen Finanzblasen, von denen die Weltwirtschaft und damit unser aller Leben abhängt. Die Blasen werden immer größer und sie haben eine außerordentlich unangenehme Eigenschaft. Sie können nämlich platzen und damit die ganze Gesellschaft, die an ihnen hängt. Die kapitalistische Logik der Warenverkäuferinnen hat aber gleichzeitig praktisch die ganze Welt durchdrungen. Die überwältigende Mehrheit der Menschen ist deswegen mehr denn je auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen. Doch deren sinkende Bedeutung für die Kapitalakkumulation hat zur Folge, dass sich ihre Verkaufsbedingungen unterm Strich seit Jahrzehnten verschlechtern. Das ist der objektive Hintergrund für die rückläufige Macht von Arbeiterbewegung und Gewerkschaften.

Ich denke einerseits als erstes an das Bewerfen von Kunstwerken, das ziemlich breit in den Medien diskutiert wurde. Da ging es eben nicht darum, Kunst zu zerstören, zerstört wurde ohnehin nichts, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass diese ganzen Kulturleistungen eben verschwinden, wenn der Klimawandel unter dem jetzigen System so weiterläuft, wie er gelaufen ist. Kürzlich wurde unsere Verfassung, konkret war es ein Verfassungsdenkmal, mit Farbe beschmiert von der letzten Generation. Und auch hier war eigentlich die Message, wir treten für den Artikel 20a und die zwingende verfassungsrechtliche Verpflichtung an den Staat ein, unsere Lebensgrundlagen und die Natur zu schützen. Den traurigen Höhepunkt hat meines Erachtens diese Entwicklung bei dem tragischen Unfalltod einer Radfahrerin in Berlin genommen im letzten November, wo sich auch die Medien überschlagen haben damit, dass unmittelbar die Klimaaktivisten dafür verantwortlich gewesen seien. Der FDP-Politiker Lambsdorff sprach dann sogar vom ersten Mord, den die letzte Generation nun verübt habe, also hat versucht, so diffuse Anklänge an den deutschen Herbst wieder lebendig zu machen. Warum erwähne ich gerade dieses traurige Beispiel? Im Nachgang hat sich dann gezeigt, dass eigentlich eine ganze Menge von Leuten eben wegen dieser negativen und offensichtlich verzerrenden Berichterstattung auf die Infoveranstaltung der letzten Generation gekommen sind, sich dazu weiter informieren wollten und sagten, wir fanden das nicht richtig, dass diese Tragödie, für die viele Umstände verantwortlich waren, vielleicht unter anderem auch, dass tonnenschwere Fahrzeuge mit kleinen Menschen auf Fahrrädern durch die Innenstädte fahren, dass ihr dafür die Verantwortung angeheftet bekommt. Und ich denke, genau den gleichen Mechanismus kann man jetzt eben auch auf die Arbeiterinnen und Arbeiter übertragen, die irgendwo im Stau stehen. Und es gibt einerseits gigantische Aggressionen gegen die Aktivisten. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, also physische wie auch verbale starke Übergriffigkeiten. Auf der anderen Seite habe ich und haben wir ein tiefes Vertrauen darin, dass da vielleicht irgendwo in dem Kfz auch jemand sitzt, der jetzt noch nicht sich mit dem Manifest gegen die Arbeit auseinandergesetzt hat und doch ins Grübeln kommt, warum sitze ich nun jeden Tag hier alleine in meinem Kfz, um vielleicht noch in einen Bullshit-Job zu fahren, den es eigentlich gar nicht bräuchte, außerhalb kapitalistischer Logiken. Es liegt in der Natur, zivilen Widerstand zu provozieren, aber es ist eben auch der Mechanismus, der so funktioniert und der meines Erachtens jetzt seit einiger Zeit sich sogar noch in einer gesteigerten Form entfaltet. Zum zweiten Teil der Frage, wie sind unsere Erfahrungen mit Gewerkschaften? Ich denke, dass dieses Thema Arbeit, Employment, mal anglizistisch gesprochen, seit mindestens 2 Jahren oder in der Zeit nach Corona einfach eine riesig gesteigerte Aufmerksamkeit erfährt. Bei allen, also aus dem persönlichen Umfeld, in den Diskursen, jetzt 4-Tage-Woche und so weiter und so weiter. Das sieht man auch an den Gewerkschaften. Nachdem die viele Jahrzehnte Mitgliederschwund zu beklagen hatten, gab es jetzt einen gehörigen Zulauf an Mitgliedern, im letzten Jahr insbesondere und fortlaufend. Also man spricht, glaube ich, von fast 100.000, an die 100.000 neuen Leuten bei Verdi. Wir versuchen uns aktiv mit Gewerkschaften zu vernetzen, weil ich das eben genauso sehe, dass die Arbeitenden und die Klimabewegten weitgehend gleichlaufende Interessen haben. Da sind wir hauptsächlich mit 2 Problemen aber auch konfrontiert. Auf der einen Seite sind die Gewerkschaften unglaublich fragmentiert. Also die großen DGB-Gewerkschaften sind in aller Regel irgendwie in mindestens 15 Unterorganisationen noch aufgegliedert, die dann jeweils auch eigene Ansprechpartner, eigene Zuständigkeiten, eigene beschränkte Zuständigkeiten und eigene Auffassungen zu den Dingen haben und halt auch in erster Linie in irgendeiner Form Mandat haben, das sie vertreten für die Angestellten bei ihnen. Und auf der anderen Seite tendieren die Gewerkschaften halt im aktuellen System auch nicht dazu, unbedingt an den Grundfesten unseres Systems zu wackeln. Ich bin parallel auch beispielsweise in der Kampagne für ein umfassendes Streikrecht. Streikrecht ist Menschenrecht. Wenn man sich das anschaut, basiert die ganze Rechtsprechung zum politischen Streik in der Bundesrepublik mit derselben Begründung wie zum verbandsfreien sogenannten wilden Streik, ohne gewerkschaftliche Unterstützung, auf so ein paar Urteilen aus den 1960er Jahren, die auch noch unter der Ägide eines ziemlich lupenreinen Nazis zustande gekommen sind, dem Herrn Nipperdey. Es gibt da wenig Wille, das zu verändern, weil das eben auch systemisch gegen die Interessen der Gewerkschaften steht. Wenn wir jetzt an Dinge in der Zukunft wie Umweltstreiks denken, die wären nach der aktuellen Lage in der Bundesrepublik rechtswidrig. Im Gegensatz zu vielen anderen zivilisierten Staaten wie Frankreich. Ich denke, dass die Gewerkschaften nicht deswegen als struktureller Gegner der letzten Generation oder anderen Umweltbewegungen angesehen werden müssen. Im Gegenteil, Es muss aber irgendeine Form von institutioneller Transformation geschafft werden. Kampagnen wie Streikrecht für alle, Streikrecht ist Menschenrecht, sind sicherlich ein elementarer Bestandteil, sodass wir die Interessen da zusammenführen und abbilden können. Ja, jetzt eine Frage an Konrad. Du hattest ja explizit gesagt, dass ihr euch als Sand im Getriebe gegründet habt, um vor allen Dingen schnell die Autoindustrie abzuwickeln. Was habt ihr da konkret für Erfahrungen? Ich meine, wenn man jetzt den Arbeiterin sagt, hier, wir wollen euch abwickeln und einen Arbeitsplatz wegnehmen, dann kann man ja sich vorstellen, dass die, man dann nicht gleich auf Begeisterung stößt. Jetzt in Wolfsburg bei dem Camp, da war ja die große Parole eben nicht einfach abwickeln, sondern umwandeln in Straßenbahn. Wow, ist das bei euch ähnlich oder meint ihr da schon ernst mit dem Abwickeln? Und ist dann erst die zweite Frage, was dann danach dann mit den Arbeitsplätzen passiert? Also wir hatten eine lange Diskussion in der Vorgängergruppe, das ist Ende Gelände. Ende Gelände hat 2015 angefangen, den Tagebau zu blockieren. Erst mit ein paar hundert, dann mit vielen tausend Menschen. Ende Gelände ist deswegen entstanden, weil Leute, die Klimacamps gemacht haben, zwei, eins in der Lausitz, eins im Rheinland, knapp 10 Jahre lang versucht haben, mit der Gewerkschaft zu reden, mit Arbeiterinnenvertretern zu reden und nach knapp 10 Jahren resigniert haben. Wir haben es wirklich probiert, wir haben wirklich lange probiert. Wir haben die eingeladen, wir haben alles mögliche, wir haben es nett probiert, es hat nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, wir können nicht mehr nett sein, es ist einfach vollkommen sinnlos. So, und dann kam Ende Gelände, dieses sich hinsetzen mit so einem weißen Maleranzug im Tagebau vor dem Bagger und dann musste der Bagger halt einen Tag zumindest stillstehen. So, das ist erstmal einfach die Lektion, die wir gelernt haben. Die zweite Lektion war, wir haben in dieser Diskussion, können wir denn wirklich gegen die Arbeiter und die Interessenvertretung, die sie nun mal haben, es sind nun mal diese deutschen Gewerkschaften, wir kommen vielleicht heute noch zum kritischen Punkt, können wir denn wirklich die als Gegner definieren? Also erstmal, wir definieren sie nicht als Feind, sondern als Gegner. Das ist ein feiner Unterschied. In diesem Land, wo wir dringend alle irgendwie linken progressiven Kräfte brauchen, ihr wisst warum. Und die Antwort war ja, wir müssen das tun, weil, wie wir jetzt gerade gehört haben, es gibt einen systemischen Imperativ, die Gewerkschaften werden jeden deutschen Arbeitsplatz verteidigen, egal wie beschissen dieser Arbeitsplatz ist. Und wir als Klimagerechtigkeitsbewegung, wir sind nicht die Gewerkschaft. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns die Gedanken zu machen, die sich machen müssen. Unsere Perspektive ist eine internationalistische Perspektive. Und als Internationalisten ist für uns jemand, der in Bangladesch in so einem Delta lebt und der heute davon betroffen ist, dass er seine Hütte verlassen muss und ins Inland flieht und Binnenvertriebener wird, genauso viel wert wie jemand, der in Wolfsburg arbeitet oder der in der Lausitz arbeitet. Und wer in der Lausitz arbeitet, kann zum Arbeitsamt gehen und kriegt erstmal ein Jahr lang relativ gutes ALG I, hat wahrscheinlich in seiner Zeit bei Vattenfall oder bei Volkswagen sein Häuschen abbezahlt, hat wahrscheinlich noch was auf die Seite gelegt. Und selbst wenn das alles nicht der Fall wäre, was nur bei einer Minderheit so ist, kriegt er immer noch Hartz IV, es möge uns allen erspart bleiben. Es ist kein Spaß, aber es ist nicht das Schicksal, das der Mensch in Bangladesch hat, der möglicherweise jetzt gerade versucht, übers Mittelmeer zu kommen oder in so einem scheiß Lager sitzt irgendwo in Weißrussland hinter Stacheldraht, was unsere Presse gerade schon wieder völlig vergessen hat. Deswegen sagen wir als Internationalisten, wir werden die deutschen Arbeitsplätze nicht verteidigen, wenn sie zum Klimakollaps führen. Und das ist bei sehr vielen Arbeitsplätzen der Fall. So, das ist unser Imperativ. Um noch was Schlaues zu sagen, Bertolt Brecht hat es mal so auf den Punkt gebracht, wenn das Haus brennt, dann gibt es immer zwei Parteien. Die eine Partei wird sagen, wir müssen erst ein neues Haus bauen, das müssen wir gut überlegen, wir machen erstmal einen Plan, aber das Dach brennt. Die zweite Partei sagt, wir gehen erstmal raus, wir überlegen dann. Ich glaube, wenn wir schlau sind, gehören wir zur zweiten Partei und nicht zur ersten. Genau, da wäre natürlich viel zu sagen, aber jetzt können wir erstmal zu viel. Ihr habt ja eigentlich einen anderen Ansatz, wir fahren zusammen. Da kommt mir es ja eher so vor, dass ihr die Arbeiterinnen auch in den Betrieben weder als Feind noch als Gegnerinnen seht. Vielleicht kannst du ja sagen, wie ihr euch gegründet habt und was ihr für Erfahrungen da macht, ob das wirklich so einfach ist, dass wir sagen, ja, die deutschen Gewerkschaften verteidigen nur ihre Arbeitsplätze oder ob man das jetzt auch differenzierter sehen müsste, was ihr da konkret für Erfahrungen gemacht habt und ob es jetzt tatsächlich so ist, das gibt ja auch den Vorwurf, dass ihr dann vor allen Dingen von Verdi und so, wenn es Tarifkämpfe gibt, ein bisschen rausgestellt wird und oder instrumentalisiert, jetzt böse gesagt, und wenn es jetzt dann nichts gibt, hört man auch weniger, also ist da was dran an dem Vorwurf, also ist das schon so, dass sozusagen der Verdi eher die Agenda bestimmt oder ist das eine gleichberechtigte Kooperation? Ja, vielen Dank. Das waren jetzt relativ viele Fragen. Ich versuche einfach mal damit anzufangen, zu erzählen, wie es jetzt gerade zu dieser Zusammenarbeit kam, was konkret auch schon stattgefunden hat, wo wir gerade stehen. Begonnen hat diese Vernetzung eigentlich konkret schon 2020. Da gab es eben den ersten Zusammenschluss von Klimaaktivistinnen und Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr 2020. Corona, ihr habt selbst mitbekommen, damals waren das sehr kleine Pflänzchen oder Samen, die da gestreut wurden, einfach weil die Streiks auch dementsprechend nicht richtig stattfinden konnten. Was jetzt im Herbst letzten Jahres stattgefunden hat, ist aber, dass diese Vernetzung wieder aufgerollt wurde, weil wir eben gesagt haben, okay, wir wollen nochmal versuchen, diese gemeinsame Sache zu machen. Und da haben sich eben zum ersten Mal 60 Aktivistinnen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung mit Beschäftigten getroffen, haben überlegt, wie kann denn eine Zusammenarbeit überhaupt aussehen. Wir haben viel diskutiert, wir haben auch viel über Vorbehalte gesprochen. Und ich will nicht sagen, diese Vorbehalte standen nicht im Raum. Es waren erstmal natürlich auch viele Hindernisse, die da im Raum standen und es wurde viel diskutiert. Und vor allem wurde aber am Ende auch ein erster Plan gemacht, wie denn eine Zusammenarbeit tatsächlich aussehen könnte. Und einige Beschäftigte aus den Nahverkehrsbetrieben fallen unter den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Der wurde jetzt ja verhandelt, haben viele von euch bestimmt mitbekommen. Und da war eben auch die Frage, wie kann man in diesem Zuge der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst nicht auch schon in einigen Städten so einen ersten Testlauf machen, um dann eben die Tarifrunde, die im Nahverkehr ansteht, 2024, also unter die alle Beschäftigten in Deutschland, die im Nahverkehr arbeiten, fallen, ernsthaft gemeinsam zu machen. Und da haben wir dann erstmal damit begonnen, vor Ort diesen Plan weiter auszubauen, uns mit den Beschäftigten zu treffen. Es hat konkret so stattgefunden, dass wir an den Betriebshof gelaufen sind, erste Gespräche geführt haben, mit den Beschäftigten in den Austausch gekommen sind. Und auch das war total spannend und auch nicht immer widerspruchsfrei. Es hat aber dazu geführt, dass wir zum Teil eine Betriebsführung bekommen haben, dass wir zum Teil auf einer Betriebsversammlung gesprochen haben und dort immer die Einladung ausgesprochen haben, doch gemeinsame Sache zu machen und diese gemeinsame Sache ernst zu meinen und das ernsthaft machen zu wollen. Der nächste Schritt war dann auch nicht das große Ganze, sondern hat erstmal darin bestanden, konkrete Solidaritätserfahrungen zu machen. Und das heißt konkret oder hieß konkret in dieser Zusammenarbeit, dass wir an vielen Orten, wo die Beschäftigten eben schon gestreikt haben, konkrete Solidaritätsaktionen gemacht haben. Beispielsweise in Leipzig gab es eine Postkartenaktion, wo die Klimaaktivistinnen versucht haben, eine breite Stadtgesellschaft hinter die Forderungen der Beschäftigten zu versammeln, weil eben im Raum steht, okay, es braucht unbedingt gute Arbeitsbedingungen, damit wir die Verkehrswende ernsthaft schaffen können. Da haben sie Tausende von Unterschriften zusammengebracht, die dann am Ende dem Oberbürgermeister überreicht. Da eben schon mal gezeigt, okay, wir stehen hinter den Forderungen der Beschäftigten und wir können ernsthaft in der Stadtgesellschaft Mehrheiten dafür schaffen. In Göttingen gab es eine Stadtversammlung. Diese konkreten Aktionen waren vor allem mit dem Ziel zu zeigen, okay, es gibt eine gesellschaftliche Unterstützung. Die Sorge von den Beschäftigten ist konkret relativ häufig gewesen, okay, wir sind voll für die Verkehrswende und wir stehen dahinter. Aber wir haben eben die Sorge, wenn wir dann streiken und auf die Straße gehen, dann ist die Stadtbevölkerung doch wieder sauer auf uns, weil eben dann der Nahverkehr stillsteht und es nervt alle. Da haben wir eben gesagt, okay, das ist der konkrete Hebel, den wir als Klimabewegung haben, diese Streiks mit zu unterstützen und da eben den gesellschaftlichen Hebel, den wir als Klimabewegung haben, einzusetzen. Und am 3.3. gab es dann unser großes Finale, da war der globale Klimastreik, der letzte globale Klimastreik. Und an dem sind wir zum allerersten Mal gemeinsam auf die Straße gegangen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon relativ lange Klimaaktivistin und da haben wir den Slogan Streik in der Schule, Streik in der Uni und Streik in der Fabrik seit Jahren verwendet und an dem Tag ist er aber zum allerersten Mal wahr geworden und ich glaube, das war ein ganz entscheidender Moment. Und in Berlin waren die BusfahrerInnen, die fallen nicht unter den öffentlichen Dienst, durften also eigentlich nicht streiken, aber einige von ihnen sind trotzdem zum globalen Klimastreik zu uns gekommen. Einer von ihnen hat unser Fronttransbi mit angeführt und das gehalten. Und ich hatte mit Matze, einem Busfahrer von der BVG, am Ende die Unterhaltung, dass er eben meinte, okay, Feli, krass, das war mein erster Klimastreik. Ich bin total überwältigt, ich bin total beeindruckt und ich bin stolz darauf, Teil dieser Bewegung zu sein. Und ich glaube, das zeigt, dass es durchaus das Potenzial gibt, durch diese konkreten Auseinandersetzungen Bündnisse aufzubauen und dass das am 3.3. zum allerersten Mal ernsthaft geklappt hat. Und klar ist natürlich, wir stehen mit dieser Zusammenarbeit ganz am Anfang. Aber ich glaube, was total spannend ist, ist, dass im Herbst diesen Jahres zwei Zeitfenster aufeinanderfallen. Das ist zum einen, dass die Kolleginnen und Kollegen, also die Beschäftigten im Nahverkehr, über ihre Arbeitsbedingungen verhandeln und da für sich verhandeln, bessere Arbeitsbedingungen zu haben. Und gleichzeitig gibt es ein politisches Zeitfenster, weil eben im Koalitionsvertrag drinsteht, dass in dieser Legislaturperiode noch die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs für die nächsten Jahre verhandelt werden muss. Und es sieht so aus, als könnten diese beiden Zeitfenster ernsthaft zusammenfallen. Und da geht es eben total darum, diese Zusammenarbeit in diesem Zuge auf die nächste Stufe zu stellen, ernsthaft zu sagen, okay, es gibt diese Chance, diese einmalige Chance, dass es diese Tarifauseinandersetzung gibt und dass wir auch eine politische Auseinandersetzung haben können zu dem gleichen Zeitpunkt und dass es da einfach notwendig ist, diese punktuelle Zusammenarbeit, diese punktuelle Bewegung, die jetzt aufgetreten ist, ernsthaft zu einer gemeinsamen Streikbewegung zu machen. Und da ist auch klar, wir sind eben keine Soli-Bewegung und wir waren es auch nicht, sondern es geht ernsthaft darum, die Verkehrswende kann aktuell nicht funktionieren, wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, wie sie aktuell sind. Die Verkehrswende kann auch nicht funktionieren, wenn die Löhne so schlecht sind, dass niemand in den Jobs arbeiten möchte. Es fehlen jetzt schon haufenweise Leute, die Busse und Bahnen fahren. Und wenn wir sagen, okay, die Verkehrswende braucht natürlich den Ausbau der Busse und Bahnen, braucht die Finanzierung, die Investition in massive Güter, in massive Busse und Bahnen, braucht es eben genauso die Investition in die Arbeitsbedingungen und in das Personal, weil sonst können die Busse und Bahnen nicht fahren. Und deswegen geht es jetzt konkret darum, das waren erste Erfahrungen und wir müssen dieses Bündnis jetzt weiter aufbauen. Und wir sehen konkret darin eine ernsthafte Machtressource, die Streikmacht der Beschäftigten mit der gesellschaftlichen Macht der Klimabewegung zu verknüpfen und wollen auf jeden Fall das versuchen und glauben fest daran, dass es funktionieren kann. Ja, jetzt wollte ich nochmal die Frage wieder an Lothar weitergeben. Also erst einmal geht es jetzt genau nochmal um die Frage um den Block, was ja immer auch in der öffentlichen Diskussion so eine große Rolle spielt, hier jetzt gerade natürlich auch in dieser ganzen aktuellen Regierungsperformance, mit der wir uns aber nicht weiter aufhalten wollen, dieser ganzen Fragen jetzt um diese Streitwehr, diese Umrüstung und dieser ganzen Klimaveränderungen oder diese Maßnahmen bezahlen soll. Das ist ja im Grunde das ganz große Thema, wo natürlich auch alle möglichen rechten Bewegungen und Parteien versuchen auch zu profitieren davon. Deswegen müssten wir uns natürlich genau auch diese Fragen eher auch aus einem eigenen Interesse stellen. Also was eben dieser sogenannte ökologische Umbau ist, ist das eigentlich nur ein neuer grüner Kapitalismus? Was haben wir mit dem überhaupt zu tun? Oder ist dann die Gefahr dann da drin auch, dass wir dann, wenn wir das eben kritiklos mitmachen, eben so eine Art Feigenblatt für den grünen Kapitalismus werden? Genau, da war ja auch nochmal, was du auch, Lothar, gesagt hast, dass das eigentlich die Arbeiterinnen weltweit keine Macht mehr hätten. Jetzt hat ja auch gerade Feli nochmal gesagt, und das sieht man ja an jedem Bus, es werden ja Arbeitskräfte gebraucht. Also jeder Busfahrer in Berlin steht dann immer auf den Bussen, wenn die nicht gerade irgendwie ihre Station drauf haben, dass sie Arbeitsplätze suchen. Ist dann jetzt gerade eine Entwicklung, wo eben die Arbeiterinnenmacht wieder steigt in so einer Situation und könnte das dann jetzt gerade auch mit der Umweltbewegung dann verbunden werden auch. Also ist dann diese These, dass das immer mehr, du hast ja gesagt, also eine strukturelle Schwächung weltweit wäre, dass das dann dadurch auch wieder aufgehoben wird, dass ja eigentlich eben Arbeitsplätze gerade in diesen Bereichen fehlen und deswegen auch die Arbeiterinnenmacht stärker wird. Also es gibt seit Jahrzehnten eine weltweite Tendenz, dass die Arbeitskraft entwertet wird und das ist der Hintergrund dafür. Das heißt nicht, dass in jeder konkreten Situation es immer genau gleich ist. Also nächstes Mal möchte ich bestreiten, dass es einen grünen Kapitalismus geben kann. Wenn es den geben könnte, dann hätten wir ihn nach über 50 Jahren Nachhaltigkeitsdiskurs schon lange. Ja, alle sind sich seit 50 Jahren einig, dass was passieren muss. Das kann nicht sein. Was es gibt, ist ein globales Wettrennen um die Profite und Wachstumsraten, die neue Technologien und Energieträger versprechen. Fortgeschrittene Technologien, die ermöglichen ja grundsätzlich mal Ressourceneinsparungen. Aber die Systemlogik macht das genau wieder zunichte. Der Wachstumszwang wird 8- und 10- und 12-spurige Autobahnen voller E-Autos hervorbringen. Er wird die Rente mit 80 hervorbringen, nur damit meine Firma noch mehr E-Autos baut als die Konkurrenz. Die Ausbeutung von Rohstoffen und Menschen, besonders im globalen Süden, wird weiter zunehmen. Was die sozialen Folgen jetzt angeht, dann liegt es auf der Hand, dass natürlich erstmal konkrete Geldforderungen zu stellen sind. Das ist völlig klar. Und da hat natürlich die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen auch einen großen Stellenwert. Aber klar sein muss einem, dass dauerhafte Sicherheit, dauerhafte soziale Abfederung Geldleistungen nicht bieten können. Geldleistungen sind nämlich davon abhängig, dass die Megamaschine aus ewigem Wachstum und Maximalprofit sich unendlich weiterdreht, die zerstörerische Megamaschine, und aus der kommen Profite und Steuereinnahmen. Zudem sind Geldleistungen für den allergrößten Teil der Menschheit in den ärmeren Weltregionen völlig unrealistisch. Ich bin sehr dankbar, dass du, Konrad, das angesprochen hast, mit großen Teilen der Menschheit. Aber auch in den reicheren Ländern wird die Finanzierbarkeit unseres Lebens immer unsicherer. Beispiel Rente. Es gibt immer mehr Ältere, immer weniger Jüngere, ist bekannt, die einzahlen. Die systemimmanente Antwort ist die, die Rentenbeiträge müssen steigen, das Renteneintrittsalter muss immer höher werden und die Rentenhöhe wird immer geringer. Und wer heute unter 40 ist, der weiß doch, wenn es so weitergeht, dann kriege ich mit 80 noch keine Rente, von der ich leben kann. Und das Beste ist dann noch die Aktienrente. Na, dann wünsche ich ein geruhsames Alter, wenn die Blasen platzen. Es gibt keine Antwort mehr systemimmanent. Beispiel Wohnen. Warum explodieren Mieten und Wohnpreise? Na, Grund und Boden sind eine relativ sichere Kapitalanlage. Kapital guckt immer, wo kann ich mich besonders in der Krise noch relativ gut verwerten. Man spricht auch vom Betongeld. Und deswegen fließt in der Krise ganz viel Kapital in Grund und Boden. Und die Krise wird nicht enden, die Preise werden dauerhaft bleiben. Selbst Besserverdienende können sich immer weniger leisten. Wenn also das Prinzip der Finanzierbarkeit unseres Lebens mit unserem Anspruch an ein gutes Leben in Konflikt gerät, geben wir dann unsere Ansprüche auf? Doch wohl hoffentlich nicht. Was wir tun müssen? Wir müssen das Prinzip der Finanzierbarkeit in Frage stellen, offensiv in Frage stellen. Und nicht weiter so tun, als sei unser Leben auf Dauer finanzierbar. Wirkliche soziale Abfederung geht anders. Wenn Lohn und Rente nicht mehr reichen, dann muss die Wohnungsfrage grundsätzlich gelöst werden. Grund und Boden müssen dauerhaft dem Markt entzogen werden. Ein erster notwendiger Schritt ist die Vergesellschaftung der Wohnungsbaukonzerne. Ich denke, die Kampagne Deutsche Wohnung Co. enteignen geht in die richtige Richtung. Sehr gut, dass Verdi und IG Metall die Kampagne unterstützen. Aber dafür muss dann auch bitte in den Betrieben und Verwaltungen ordentlich mobilisiert werden. Gerade diese Kampagne zeigt aber auch, dass sich die Eigentumsfrage nicht im Spaziergang lösen lässt. Ohne harte gesellschaftliche und politische Auseinandersetzungen wird es nicht gehen. Mietenstreiks, flächendeckende Hausbesetzungen, noch breitere Bündnisse, noch viel mehr Druck und politischer Druck auch auf Parteien und Parlamenten. Soziale Abfederung auf Dauer heißt, es muss tiefe Eingriffe in die Logik der Wirtschaft geben. Und in der Corona-Krise haben wir übrigens sehr interessante Dinge in sehr kurzer Zeit kennenlernen können. Wir haben nämlich gelernt, dass diese tiefen Eingriffe nicht nur überlebensnotwendig sind, sondern dass sie auch machbar sind. Vieles, was jahrzehntelang als Tabu galt, ging plötzlich ganz schnell. Aussetzung der Schuldenbremse, Umstellung der Produktion auf Beatmungsgeräte, Schutzmasken, Desinfektionsmittel, autofreie Innenstädte in London, Paris, Brüssel, vieles andere mehr. Diese Erfahrung müssen wir wachhalten. Wohnen, Energie, Gesundheitswesen, Verkehr, die ganze soziale Infrastruktur muss dem Markt entzogen werden. Das wird nicht mit einem Schlag gehen, sondern Schritt für Schritt, begleitet von harten sozialen Kämpfen. Aber zunächst mal muss dieser Gedanke, diese Orientierung zum Gemeingut sämtlicher sozialer Bewegungen werden, egal auf welchem Gebiet sie aktiv sind. Du sagst ja, das ist eine Diskussion sozialer Bewegungen, aber wie sage ich das jetzt, sagen wir mal, einer Arbeiterin, die sich Sorgen macht, dass sie ihre Strom- oder ihre Gasrechnung im Winter nicht mehr bezahlen kann, die ja gar nichts jetzt von dieser ganzen theoretischen und sozialen Bewegung gar nichts hört? Und weil gerade diese Menschen sind es ja jetzt, die überlegen und die auch ja jetzt angesprochen werden von verschiedenen politischen Akteuren, auch von Rechten, wo das ja jetzt gar nicht auf so einer theoretischen Ebene, sondern die ganz klar sagt, ja, wie soll ich das jetzt aber bezahlen, wenn die Rente immer schwieriger wird, wenn mit Pflege, das war jetzt gestern das große Taz-Thema, dass die große Pflegekatastrophe kommt und dann noch die Gas- und Stromrechnungen. Wie soll dann eine Bewegung, sagen wir eine soziale Bewegung, jetzt hier Klimabewegung und so weiter, wie sollen die mit den Leuten reden? Ich meine, das ist ja schon auf einer Ebene von politisch Aktiven, aber genau mit den Leuten, die jetzt erstmal Angst haben, dass ihre Rechnung ist dann. Also ich glaube, dass wir erstmal versuchen sollten, mit den Leuten zu reden. Und ich glaube, so Kampagnen wie Deutsche Wohnen in eigenen haben das ja massiv gemacht. Die haben ja an Türen geklopft, mit Leuten geredet. Und ich glaube, das ist genau das, was eine linke Bewegung machen muss. Ich will auch noch gerne was zu Konrad sagen. Ich glaube, es ist ein totaler Fehler, die Gewerkschaften und Arbeiterinnen so gleichzusetzen oder auch miteinander zu verwechseln. Und ich glaube, es ist auch ein Fehler, so einen Gegensatz aufzubauen zwischen der Klimabewegung auf der einen Seite und den Arbeiterinnen auf der anderen Seite. Weil wir sind alle lohnabhängig und wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wir haben nur eine Möglichkeit, die Dinge wirklich zu verändern, wenn wir nämlich die Macht, die wir an unseren Arbeitsplätzen haben, nutzen. Und wir haben eben offensichtlich keine Macht auf der Straße oder wenn wir versuchen, so kurzfristige Aktionstage zu machen. Sonst wäre die Klimabewegung ja schon viel erfolgreicher gewesen, sondern wir müssen diese Macht wirklich ausbauen und verstetigen, indem wir eben den Blick auf die Produktion richten. Wenn wir als Klimabewegung sagen, die Arbeiter sind zu doof, die wollen irgendwie nicht das Klima schützen, dann schießen wir uns ins eigene Knie und werden auf jeden Fall vollkommen erfolglos sein. Deswegen freue ich mich total über diese Kampagnen. Wir fahren zusammen. Ich habe mich auch total gefreut, dass Max eine Rede gehalten hat auf dieser Kundgebung für ein umfassendes Streikrecht. Und ich denke auch, dass wir unbedingt politisch streiken müssen und es auch durchkämpfen müssen. Aber wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung denken. Und da in so einer Perspektive können wir die Leute auch eher mitnehmen, als wenn wir uns so total als Gegenüber positionieren, als Klimabewegung, die den normalen Leuten so feindlich gegenübersteht. Zu Lothar wollte ich gerne sagen, dass ich absolut nicht glaube, dass die Arbeiterinnen keine Macht mehr haben, weil die Arbeiterinnen täglich alles herstellen, was wir zum Überleben brauchen. Konrad, du bist ja jetzt nochmal angesprochen worden, deswegen würde ich jetzt auch, weil bei dir hört sich das ja so an, dass du diese Frage, wie soll jetzt die Arbeiterin oder die Rentnerin das hier bezahlen, nicht euer Problem ist. Wobei es aber auch ein bisschen die Frage stelle, das ist natürlich vielleicht moralisch begründbar, aber dieser Zusammenhang, die Ausbeutung, die kapitalistische Ausbeutung hier und die Ausbeutung im Trikont sind ja durchaus getrennte Ausbeutungen. Also das ist ja jetzt nicht so, also dass man jetzt denkt, ja, wenn man hier ist, ist es nicht um die Arbeiterinnen kümmert, dann ginge das den Leuten dort besser. Das ist ja eine rein moralische Argumentation, die ja keine materialistische Grundlage hat. Weil ja die Ausbeutung in Pakistan oder in vielen Ländern werden ja die Leute gar nicht mehr ausgebeutet, da werden sie vom Kapital verlassen. Also das gab es ja auch mit dieser Diskussion der Überflüssigen, wo die gesagt hat, das ist ja schon die Strafe, nicht mehr vom Kapital ausgebeutet zu werden. Und hier, das ist ja trotzdem kein Unterschied, dass die Arbeiterinnen hier auch trotzdem ausgebeutet werden. Und die teilweise im Trikont auch, aber auch nicht mehr ausgebeutet werden. Das heißt, das ist ja irgendwie durchaus das eine jetzt nicht mit dem anderen verbunden zu sagen, naja, jetzt kümmern wir uns hier nicht um die Arbeiterinnen, weil ja die Leute im Trikont ausgebeutet werden, weil das eine wird ja nicht dadurch beseitigt. Deswegen wollte ich dann schon nochmal nachhaken, ob das dann bei euch jetzt wirklich so heißt, dass ihr sagt, na, uns ist es jetzt egal, weil du dann auch gesagt hast, ja, die können ja Hartz IV beantragen. Also ich denke, wenn man das Leuten erzählt, also wenn man jetzt sagt, du kannst ja Hartz IV bearbeiten in Pakistan, ich glaube, das ist nicht schwer ist, dass die dann weiterreden damit, weil Hartz IV ist schon immer, und das sagen viele in der Belegschaft, ein Horror immer gewesen und das hat genau immer auch dazu gedient, dass die Arbeiterinnen unheimlich viel Lasten auf sich genommen haben, Lohnkürzungen und so, um bloß nicht in der Hartz IV zu landen. Glaubt ihr dann wirklich, dass man damit mehr Leute erreichen kann, indem man ihnen sagt, ja, hier gibt es ja noch Hartz IV in Pakistan ist. Ich muss noch vorausschicken, ich spreche mehr für mich als für Satt im Getriebe. Also wir haben jetzt keine so differenzierte Position, dass ich im Namen der Gruppe jetzt antworten. Also ich spreche jetzt mehr für mich. Ich habe das, glaube ich, so stark betont, weil wir viel zu lange gewartet haben. Also wir hätten ein paar Jahre früher schon Ende Gelände machen müssen. Unsere Gewerkschaft war die IGBCE, das ist Bergbau Chemie, das ist die wahrscheinlich reaktionärste Gewerkschaft, also ökologisch reaktionärste und Sozialpolitik die reaktionärste in Deutschland. Das war ein zweiter Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben immer an die Gewerkschaft gedacht, die Arbeiter organisiert, in dessen Sektor wir unseren Umweltprotest machen. Also wir sind gegen den Kohletagebau, das ist das Kohlekraftwerk, wo sind die in der IGBCE, also müssen wir mit denen reden. Völlig falsch, was wir vielleicht auch nicht wissen konnten. Es war unmöglich, mit denen zu reden. Es gab aber noch einen Prozess, dass Ende Gelände versucht hat, mit Gewerkschaftsspitzen zu reden vor 3-4 Jahren. Ich habe da gleich gesagt, ich mache da nicht mit, die lassen euch am langen Arm verhungern. Die sind seit, das können die älteren Genossen hier sicher bestätigen, sind seit einem halben Jahrhundert daran geübt, so linke Luftikusse ein bisschen quatschen zu lassen und dann tschüss, da ist die Tür. So, das können die sehr gut. Wir können lernen von einem guten Beispiel, wo es funktioniert hat, fast funktioniert hat. Wie man sieht, ich würde sagen, es hat funktioniert und das war Großbritannien. Das war 2019, ihr könnt euch noch erinnern, Jeremy Corbyn. der einzige Marxist, der jemals Spitzenkandidat in Großbritannien war, oder seit 100 Jahren. Ich wüsste nicht, wer es vorher war, aber vielleicht gab es irgendwen im vorletzten Jahrhundert. Corbyn hätte es fast geschafft. Also Großbritannien war wesentlich weiter als wir. Kann ich jetzt nicht alles erklären, warum es dazu kam, aber Corbyn hat gesagt, ich bin ein radikaler Marxist und ich werde dieses Land umbauen. Und er ist Spitzenkandidat geworden und er hatte eine Chance. Er hat dann leider einen relativ großen Abstand, 10%, 12% verloren. Das war sehr tragisch, das war vor Corona. Dann kam Corona, dann war er irgendwie erstmal so Feierabend. Corbyn war ökologisch ziemlich progressiv. Also es gab die Forderung, den Energiesektor zu vergesellschaften, die Eisenbahn, die Gasölplattform in der Nordsee, die Post und ich glaube noch ein paar weitere. Und die haben wirklich gesagt, enteignen und vergesellschaften. Die waren schon so weit, dass sie konkrete Pläne ausgearbeitet haben, dass sie eine CO2-Steuer machen, die so hoch ist, dass British Petrol faktisch pleite macht und dann werden sie verstaatlicht. So. Also sie waren schon in Detaildiskussion. So, warum waren sie da? Nicht deswegen, weil die Arbeiter in der Ölindustrie gesagt haben, naja, wir hätten lieber so einen staatlichen Arbeitsplatz. Nicht deswegen, weil die Leute im Kohlekraftwerk und so weiter das gesagt haben. Die es gesagt haben, waren Leute im Pflegesektor, in der Serviceindustrie, Bildung, öffentlicher Dienst, dann so ein Haufen kleine Bäckereigewerkschaft, Feuerwehrleute. Das waren die progressiven Arbeiterinnen. Betonung auf innen auch in dem Fall. Die britischen Gewerkschaften waren völlig kaputt. So, ich glaube, wir wissen alle ungefähr, warum und wie und so weiter. Das macht es leichter. Die deutschen Gewerkschaften loben sich ja heute noch, ich glaube zu Recht, ja, DGB, ich glaube, stärkste Gewerkschaftsbund der Welt, IG Metall, glaube ich, stärkste Einzelgewerkschaft der Welt. Okay, also ihnen geht es immer noch relativ gut. Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler fährt zur Hauptversammlung vom DGB und spricht ein Grußwort. In UK ist es nicht der Fall, die hassen sich. So, und das hat ein Fenster geöffnet. Und Klimaaktivistinnen sind eingetreten in die Basisgruppe, wo sie halt arbeiten, wo sie halt gelebt haben. Und haben es geschafft, die zu unterwandern von unten und haben es geschafft, in mehreren Jahren Arbeit immer ein Level höher zu klettern und schließlich den TUC Trade Union Congress, ungefähr das Äquivalent zum Deutschen Gewerkschaftsbund, also den Dachverband, beim zweiten Versuch dazu zu bringen, in der Mehrheitsentscheidung für diese Gesellschaft, Vergesellschaftung der Energie- und Transportbranche zu stimmen. Mit einem ökologischen Fokus, also auch zu sagen, erst werden sie vergesellschaftet und dann hören wir auf mit Gasabbau. Bei Atom waren sie nicht so klar leider, aber haben eigentlich gesagt, Gas und Kohle hören sie auf. Das ist Lichtjahre weiter, als wir in Deutschland sind. Also das zu meiner Verteidigung und auch zur Differenzierung. Ich glaube, ein ganz großer Fehler ist immer auf die Gewerkschaft zu gucken, in der Branche, gegen die ich kämpfe als Umweltschützerin. Und unsere Alliierten sind oft ganz woanders. Also in Berlin ist das ganz offensichtlich, sind das die Krankenhäuser. Das sind richtig progressive, gute Leute in Berlin, diese Pflegerinnen und Pfleger. Es mögen noch andere Branchen sein, aber die kommen viel früher. Also der Arbeiter bei VW am Fließband, der 3.000, 4.000 netto verdient, der kommt ganz am Ende. Wenn es da progressive Leute gibt, super. Ich zumindest kann für mich sagen, ich werde da nicht vom Werktisch stehen und dem jahrelang erklären, dass er sich das bitte nochmal überlegen muss. Ich glaube, ich würde die Ressourcen lieber da einsetzen, wo sie was bringen. Und Großbritannien hat gezeigt, es geht. Also man kann den fossilen Sektor überstimmen, indem man den nicht fossilen Sektor organisiert. Und mehrheitsmäßig ist es die Mehrheit. Also die Mehrheit der Leute arbeitet in Pflege, Service, Bildung und so weiter und so weiter. Also es wäre sogar eine realpolitische Chance. Das war der erste Teil des Veranstaltungsmitschnitts von Klima, Krieg und Krise. Veranstaltung war der Teilhabe e.V. und es wurde aufgenommen Ende Mai im Mehringhof in Kreuzberg. Den zweiten Teil könnt ihr in 2 Wochen hier in der Sendung hören. Ich verabschiede mich. Ihr könnt gerne auch auf unseren Podcast zugreifen. Geht einfach auf die Webseite radioaktivberlin.nostate.net. Da findet ihr alles in wenigen Stunden auch diese Sendung online. Und das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann. So lange hören wir den alten. Macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal.